auf der Welt, die kann ich einfach nicht verstehen. Du könntest überall nur noch das Negative sehen. Wenn's nach ihnen ginge, wäre jeden Tag das Wetter schlecht und alles aus der Bildzeitung wär echt. Manche Menschen sind humorvoll wie ein totes Hühnerbein. Manche Menschen sagen niemals ja, sie sagen immer nein. Manche Menschen meckern ständig, wenn man ihre Ruhe stört. Und dann sind sie erstmal wochenlang empört. Und liegen diese Menschen mal am Strand, dann nehme ich ein Megafon in meine Hand und ich rufe laut und sage Barsch. Ey Leute, euch scheint alle die Sonne aus dem Arsch. Unkraut auf spontan Vegetation. Manche Menschen reden viel, doch was sagen die denn schon? Manche Menschen, die sind Umweltsünder und schmeißen alles weg und beschweren sich dann später über Dreck. Manche Menschen tätowieren sich ein Hakenkreuz aufs Bein. Manche Menschen setzen sich aktiv für Tierversuche ein. Manche Menschen führen Kriege, die man nicht verstehen kann und bereichern sich die ganze Zeit daran. Und liegen diese Menschen mal am Strand, dann nehme ich ein Megafon in meine Hand und ich rufe laut und sage Barsch. Hey Leute, euch scheint alle die Sonne aus dem Arsch.